FM4. Einen ja schönen Nachmittag allerseits. Hier meldet sich Martin Pieper am Mikrofon, ganz außertourlich, und das hat leider einen sehr traurigen Grund. Gerlinde Lang, FM4 Moderatorin, Redakteurin, Schreiberin und noch so vieles mehr. Gerlinde, unsere Freundin und Kollegin, die hat sich gestern nach langer, schwerer Krankheit für immer verabschiedet. Die nächste Stunde auf FM4, die soll ganz der Gerlinde gehören, mit ihrer Lieblingsmusik natürlich. Und wie singen das Tokotronic so schön? Und wenn du lachst, gehen drei Sonnen auf. Lovely legs they are, with a big black mask. Dixies waren das mit Gigantic, eine dieser Lieblingsmusiken von Gerlinde Lang. Und jetzt, werte Hörerchen an den Empfangsgeräten daheim, eine Entscheidung mit dem Herzen. Ja, hereinspazieren. FM4 Charts. Zum flauschigen Streichelzoo der besten aktuellen Songs. Gerlinde Lang macht euch das Gatter auf. So, da sitze ich jetzt zwischen Platz 2 und Platz 1. Gerlinde Lang wünscht euch ein natürlich geistig erbaulich sowie körperlich ruinöses Wochenende. Und das ist unsere Nummer 1 jetzt. Ja, das war sie, die Stimme von Gerlinde Lang. Eine der FM4-Stimmen der Herzen, würde ich meinen. Oder zu Herzen gehend, jedenfalls immer von Herzen kommend. Das hier ist eine Sonderstunde an diesem Tag zwischen den Jahren, die ganz Gerlinde Lang gewidmet ist. Die langjährige FM4-Stimme und Redakteurin ist gestern, wie gesagt, nach langer Krankheit im Alter von nur 43 Jahren gestorben. Unser Beileid gehört natürlich den Angehörigen und Freundinnen. Die Musik dieser Stunde, die hat sie ganz besonders gemocht. So zum Beispiel diesen Song von M.I.A. It takes a muscle to fall in love. When everybody leaves you lonely, times are western sad, and the world is falling on your head. Just remember, for all you know, good or bad, come on, me, you're gonna live tomorrow if you don't die today. To fall in love, it takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. Now the fear got in me, it's gotten me deep. That's where it's gonna stay and never leave. Someone come lay my worry, someone come kill my pain, someone come and put me on my to fall in love. It takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. We gotta love one another, that's what the good man says. But I got too much trouble going round. To fall in love, it takes a muscle to fall in love. It takes a muscle to fall in love. 4. Gerlinde Lang, die hat schon viele Jahre mit dem Krebs zu kämpfen gehabt. Dabei war sie auch in der Öffentlichkeit und Social Media immer recht unsentimental und offen im Umgang mit dieser Scheißkrankheit. Gekämpft hat sie immer und das auch sehr lange sehr erfolgreich mit unglaublicher Standhaftigkeit. Und allein dafür hat sie jede Spezialstunde verdient, aber natürlich auch, weil sie unter anderem neben den vielen anderen Dingen, die sie gemacht hat, eine ganze Weile lang ein kleines, aber sehr, sehr feines Moderessort bei FM4 fast im Alleingang betrieben hat. Glamorous. Get Rich Quick steht auf der Zeitung. Das wär's doch. Und da fällt mir was ein. Habe letzten Herbst sogar ein eBay-Überschriftengedicht verfasst. Es heißt Gedicht, wenn es Herbst wird. Boots, Stiefel, Heels. 80er, 80s, 70s. Vintage, Retro, Neu. Boots, Stiefel, Heels. Miller, Boho, Kate. Reiter, Enkel, Slouch. Versand nach Deutschland. Leder, Cognac, Wow. Fotos von sich selbst zu machen, ist geradezu beschissen schwierig. Die moderne junge Dame von heute mit Stil vernachlässigt zurzeit die Bahnhofsbuchhandlung und die dicken, teuren Modemagazine bleiben dort liegen und seufzen. Ein Fusselrasierer ist ein kleines, viereckiges Gerät mit einem durchlöcherten, runden Blech auf der einen Seite, einem durchsichtigen Fusselbehälter auf der anderen Seite und einer Klappe, hinter die man ein paar Batterien stecken muss. Dann hält man das durchlöcherte Blech an die verfusselte Textilie und hinter dem Löcherblech kreisen scharfe Messer. So werden Wurzeln und Waugeln abgeerntet und im Fusselbehälter von der Allgemeinheit abgesondert. Und irgendwann bin auch ich glückliche Betreiberin eines Modewebblogs geworden. Ich hatte ja keine Ahnung, wie kompliziert das ist. Stimmt, Modewebblogs hat sie ja auch gemacht, die Gerlinde. Und außerdem hat sie natürlich viel Radio gemacht. Sie war eine tolle Radiomacherin, übrigens auch eine unglaublich gute Radiohörerin. Die hat zwischen den Zeilen so alles gehört, was die Leute hier im Sender so erzählt haben. Habe ich selber mitbekommen, war eine der wenigen, die Gerlinde, die alle meine Witze auch verstanden hat, die ich so ab und zu hier losgelassen habe. Kraftwerk ist auch auf der Liste ihrer absoluten Lieblingsmusikstücke. Und zwar das Lied Radioland von dem Album Radioactivity, weil die Gerlinde eben immer auch eine ganz große Radiofrau war. Wir am Radiofon. Ernehmen wir den Sendeton. Durch Tastendruck mit Blitzes schneller. Thank you. the short wave bend. Waren das mit Radioland für Gerlinde Lang, sicher eine Ehrenbürgerin im Radioland. Mit dem schönen Namen Warm Human war das mit New Mexico. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich gemeinsam mit der Gerlinde Lang bei einem FM4-Fest, es muss so Anfang der 2000er Jahre gewesen sein, in St. Pölten gearbeitet habe. Sie hat moderiert und ich habe da die Redaktion gemacht und es war schon ein sehr lustiger Moment. Da war diese Band Phantom Planet mit vor Ort. Das waren die Jungs, die mit California dann den Titelsong zur Serie OC California gemacht haben und davon wahrscheinlich immer noch ganz gut leben könnten. Sie müssen aber gar nicht davon leben, weil diese Band, das waren so Rich Hollywood Kids. Jason Schwartzman war an den Drums und der Sänger der Band, der war damals gerade mit Kirsten Dunst liiert und statt Hollywood war es aber eben nur die St. Pöltener Messehalle und das war der Schauplatz, wo die Gerlinde Lang diesem Sänger Style-Tipps gegeben hat und dem Jason Schwartzman und sie waren ganz hingerissen von ihr, völlig zu Recht natürlich und live war die Gerlinde sowieso gerne überall mit dabei und gerne auch mit dem Mikrofon dabei. Ja, liebe Freunde, der hier im Hintergrund schon sanft ertönenden Blasmusik. FM4 Live. Hallo aus Linz. Hallo aus dem Uferteile. Endlich ist es soweit. Die Fressstandeln sind da, blaue Luftballons fliegen durch die Luft und die große Bühne steht. Snow, it is raging. Rufus Wainwright im Remix von Supermeyer. Das war Tiergarten. Gerlinde Lang, auch große Berlin-Liebhaberin. Und wie man auch an dieser Musikstrecke hier hört, der Gerlinde Musikgeschmack war mindestens so 1A wie ihr Style. Und ja, auch toll ihr Interview-Style, also der Stil, in dem sie die vielen, vielen Menschen interviewt hat, die hier so ins Studio rein und raus gegangen sind. Und auch außerhalb dieses Studios hat die Gerlinde jede Menge Menschen getroffen und die meisten davon auch bezaubert. Ein kleines Beispiel vielleicht an dieser Stelle. 2013 war es, da hat sie mit Charlotte Roche gesprochen, und zwar anlässlich damals der Verfilmung ihres Bestsellers Feuchtgebiete. Und in der Online-Story, die die Gerlinde darüber geschrieben hat, beschreibt sie diese Begegnung so, und lustigerweise ist das nun folgende Zitat fast genauso gültig für die Gerlinde selbst. Roche ist eine sehr höfliche, fürsorgliche Interviewpartnerin. In Eis-Silhouettenbluse und mittelweiten Hosen mit Stiefelchen angereist, zieht sie sich vor dem Gespräch um in ein damenhaftes Shift-Dress mit Auberginenprint. Sie sagt fast nie ich und meistens Mann. Sie schenkt Wasser ein, kümmert sich um angenehme Raumtemperatur und will Kritik hören. So schildert Gerlinde Lang die Situation für dieses Interview hier. Okay, gut. Ich muss über meine tollen Notizen, die ich gestern im Zug geschrieben habe. Können wir uns duzen bei euch im Radio? Ja, auf alle Fälle. Okay, weil manchmal ist ja... wir sind ein Duzer-Sender. Gut. Okay, also erstmal finde ich das total nett, dass wir dich interviewen können, weil du hast mit dem Film gar nicht so viel zu tun. Ja, also ich habe nicht mitgearbeitet an dem Film, gar nicht. Also ich helfe nur... Werbung zu machen, dass Leute wissen, der kommt jetzt in die Kinos, und ich mache das so gerne, weil er so verdammt gut geworden ist. Wirklich. Ich schwöre. Also ich muss ja sagen, dass für mich dein zweites Buch in der Mitte, die Geschichte mit dem Unfall, das war so hart für mich. Ich musste da Sachen überblättern. Ich habe gedacht, das geht gar nicht. Da wurde mir ganz kalt, und jetzt wollte ich fragen, wie arg denn das dritte Buch dann wird. Ja, also ich bin tatsächlich, also mir tut das dann leid, wenn dir das so nahe geht, aber es ist ja auch so, dass ich das wirklich erlebt habe, was du gerade ansprichst, und ich schleppe das eh immer mit mir rum und bin das gewöhnt, diese Sachen im Kopf zu haben. Was hast du mit dem ganzen Geld gemacht vom Buch und von den Rechten? Also, wenn du es sagen willst. Ja, kein Problem. Ich habe von meinen Eltern leider nicht beigebracht bekommen, gut mit Geld umzugehen. Ich muss Geld vor mir verstecken. Zum Glück ist es mit 30 passiert und nicht mit 20, weil sonst wäre es alles für Drogen draufgegangen tatsächlich. Und jetzt der Elton John, genau, Way of Life. Genau. Und jetzt bin ich aber ja Mutter und vernünftiger, und ich weiß, dass ich an die Rente denken muss, und ich habe einfach... wie ich das sage, in Betongold investiert. Wer wohnt jetzt in deinen Betongeld-Gold-Speichern? Ganz viele nette Mieter, die mich immer anrufen, wenn es Probleme gibt. Frau Rausch, es tropft durchs Dach. Ja, und du dann so... Dann sage ich, halten Sie die Luft an, ich komme. Sehr schön. Yeah. ISS featuring Bobby Gillespie war das Hits Me Like a Rock, ein Lieblingssong von Gerlinde Lang. Das hier ist eine Stunde Musik und mehr für Gerlinde Lang, unsere FM4-Kollegin und auch Freundin, die sich gestern für immer verabschiedet hat. Danke übrigens auch an die zahlreichen Anteilnahme, die da gerade auf allen Social-Media-Kanälen hereinströmt, für die Angehörigen und auch für uns ist das natürlich ein Trost. Mehr dazu auf FM4ORF.at. Die Barbara zum Beispiel, die hat auf Twitter geschrieben, was für ein Drecksjahr. Kann man vielleicht so sagen. Ja, das letzte Mal leibhaftig gesehen habe ich die Gerlinde bei der Premiere des Films Titan in Wien. Wir haben uns da ein bisschen über ihre damals brandneue und natürlich sehr tolle Perücke unterhalten. Die Geschichte von dieser wilden Hauptfigur von Titan, diesem Film mit ihren Schwierigkeiten und ihrer Widerständigkeit, die hat der Gerlinde natürlich gefallen. Sie hat so oft das Schöne im Schrecklichen gesucht. Eine Zeit lang, ich erinnere mich, hat sie sich ziemlich intensiv mit Taxidermie, also mit der Kunst des Ausstopfens beschäftigt. Einer ihrer Lieblingsdesigner war natürlich Alexander McQueen. Und dieser hier, einer ihrer Lieblingssongs, bringt das auch schön auf den Punkt, dieses Schöne im Schrecklichen. Chris and Cozy, ehemals Throbbing Gristle Lärmterroristen, die haben da auf diesem Song so oft ganz unschuldig Teenie-Synthpop gemacht. Natürlich eine große Betrugsaffäre. Forever Together, October Love Song von Chris and Cozy, einer der Lieblingssongs von Gerlinde Lang. You took my hand on the stair. No one was around. You said we could be lovers. I just had to say the word. Only the afternoons were ours. The nights were full. Just full of silent love. Silent love. We couldn't touch, we couldn't kiss. We were promised to another, but now we are together. Just kiss me, and kiss me forever. Hold me, and light up my eyes. Kiss me, just kiss me. Make my eyes smile. Whisper words of love. Words of love and life. The life we have together. I love you. Chris and Cozy mit dem October Love Song. Einer der Orte, an denen sich Gerlinde Lang immer schon gerne herumgetrieben hat, das war die Ars Electronica in Linz. Da ist sie Jahr für Jahr gerne hingefahren, um davon zu berichten. Und auch sie hat alle beeindruckt, die dort ihre manchmal ja auch ein bisschen bizarren Projekte vorgestellt haben. Und Gerlinde Lang hat sich da gerne zur Verfügung gestellt als Testperson. Unter anderem, aber das war jetzt gar nicht bei der Aas, kann ich mich erinnern, dass sie mal Eigenblut-Blutwurst für Monochrom getestet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Das sind die Geschichten, die Gerlinde Lang von der Aas Elektronika unter anderem erzählt hat. Hallo aus Linz. Ja, wir freuen uns hier wie die Schneeköniginnen, dass wir wieder in Linz sind. Ja, allerlei Kunst mit alten Speichermedien findet sich auf der Aas Elektronika heuer. Und das Beste dran ist, das meiste ist zum Angreifen und zum Mitmachen. Zum Beispiel habe ich heute schon 3D-Objekte mit dem Laser geschnitten. Ich werde gerade von einem ganzen HTL beobachtet, mir scheint. Sagt doch mal kurz was. Hallo. Na, der Beweis ist angetreten. Ja, haben Sie manchmal das Gefühl, dass eine ganze HTL Sie bei der Arbeit beobachtet? Ich kreuze bei solchen Psychotests immer Ja an. So war's. Gerlinde Lang bei der Aas Elektronika. Und wenn man das alles so hört, vermisst man sie umso mehr auf FM4. Und es ist ewig schade, dass sie jetzt endgültig nicht mehr vorbeikommen wird. Das bricht auch uns hier das Herz. Das war eine ihrer Lieblingsbands, Vampire Weekend, Oxford Comma. Ein Wort von der Art, wie es die Gerlinde gemocht hätte. Vampire Weekend waren das mit Oxford Comma. Dieses zähe Jahr 2021, das sich dieser Tage dem Ende entgegenschleppt, das hat also noch einen sehr, sehr traurigen Schlusspunkt gesetzt für alle, die Gerlinde Lang gekannt, gemocht und gehört haben. Ja, 43 Jahre ist sie alt geworden. Gestern ist sie nach langer, schwerer Krankheit an Krebs gestorben. Mehr zu und auch von Gerlinde Lang findet ihr auf fm4orf.at und natürlich auch auf den FM4 Social Media Kanälen, Facebook, Twitter etc., Instagram. Die letzte Platte dieser Stunde für die Gerlinde, die hat ein Freund aus Berlin ausgesucht. Grüße an Felix Knoke an dieser Stelle. Der hat da eine schöne Erinnerung mit dem nun gleich folgenden Song von Phantom Ghost, gemeinsam mit Gerlinde in Berlin. You're My Mate, da covern sie Right Said Fred und damit kommen wir auch wieder ein bisschen zum Anfang der Stunde, wo ja schon mal Tokotronik zu hören war. Hier ist Dirk von Lutzow im Nebenprojekt Phantom Ghost zu hören. Und ja, die letzten Worte, die soll natürlich die Gerlinde haben. Das wär's eigentlich. Soll ich noch was sagen? Tschüss! Tschüss! I'll tell you what I think. I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink. Forget it for now. Put it behind you. I think it's your round. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. In the face of things that could hurt you, you're my mate and I will stand by you. I'll tell you what I think. I think he's a pain. He ain't got a car, but he drives you insane. Let's go for a drink and think of you. Enough about him, let's talk about you. Cause you're my mate and I will stand by you. You're my mate and I will stand by you. In the face of things that could hurt you, you're my mate and I will stand by you. Cause you're my mate. Ich stehe auf dem Schnee und auf Zauchensee. Live dabei in Ski Amadee. Sie können aufbauen, erhalten und verändern. Wirtschaft beeinflusst unser tägliches Leben. Darum ist es so wichtig, klare Worte für komplexe Inhalte zu finden. Die vielfach ausgezeichnete Wirtschaftsredaktion der Presse macht genau das jeden Tag und schärft so den Blick auf eines der spannendsten Kapitel unserer Gesellschaft. Lesen Sie jetzt die Presse 3 Wochen kostenlos. diepresse.com/test. Ich sehe, was du nicht siehst und das ist durchsichtig. Auch wenn man sie nicht sehen kann, sollte man sie nicht aus den Augen verlieren. Bis 14. Jänner die digitale Jahresvignette im Asfinag Onlineshop holen und das ganze Jahr auf allen Autobahnen Österreichs unterwegs sein. Asfinag. Gute Fahrt, Österreich. Die meisten Menschen folgen dem Takt. Einige wenige geben ihn vor. Trend. For leaders in business. Noch mehr sparen bei Billa Plus. -25% auf das gesamte Schinken-, Wurst- und Käsesortiment. Auch auf Aktionsartikel, zum Beispiel Radarz-Pharma-Schinken 150 Gramm, jetzt nochmal günstiger. Ab 2 Packungen nur je 1,79 Euro. Nur bis Freitag, 31. Dezember und nur bei Billa Plus. Voller Leben. Details auf billa.at. Übrigens, danke für Ihren GIS-Beitrag, der vieles möglich macht. Ganz Österreich überall und über alles bestens informiert zu halten, zum Beispiel. Mehr auf GIS.at. GIS, Ihr Beitrag zahlt sich aus. Räumungsverkauf, Kauf. Größer, Kauf. Schöner. noch bequemer, besser, heller, XXXL. Ab sofort startet Österreichs allergrößter Räumungsverkauf beim XXXLutz mit bis zu 77% Rabatt in allen Abteilungen. Unser XXXLutz. Was der alles hat. Fernsehen ist mit deinem Idol den Sieg feiern. Schau das, was dich inspiriert. Mit TV Media. Ab sofort startet Österreichs allergrößter Räumungsverkauf beim XXXLutz mit bis zu 77% Rabatt in allen Abteilungen. Unser XXXLutz. Was der alles hat. Was bedeutet für dich Haltung, Michael Heiböck? Entscheidend ist nicht, dass du gewinnst, sondern dass du eine Haltung bewahrst. Weil wenn du Haltung bewahrst, dann kannst du auch verlieren und bleibst dabei trotzdem ein Gewinner. Weil Haltung gewinnt immer, auch in der Niederlage. Mut, Haltung, Unabhängigkeit. Das sind die Werte, die uns verbinden. Die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Kronenzeitung. Gleich geht's hier weiter mit FM4 Connected, aber vorher kommen noch die Nachrichten. FM4. Es ist in Kürze 16 Uhr, hier sind die Schlagzeilen.